SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 21. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Der Kaiser ist seit 9 Jahren tot, in Böhmen wütet seit 3 Jahren der 30-jährige Krieg. Der Handel stockt, die Menschen hungern. Es ist der 11. Juni 1621. In den frühen Morgenstunden sind 27 protestantische böhmische Adlige, darunter der Leibarzt des Kaisers, Dr. Jesenius, enthauptet worden. Im Gasthaus zum Silbernen Hecht treffen am Abend die einstigen Bediensteten des Kaisers zusammen. Der Hofner Brauser, der zweite Kammerdiener Czerwenka, der Lautenspieler Kasparek und der Barbier Swatek und geben sich alten Anekdoten hin, Erinnerungen an bessere Zeiten. Der Kammerdiener Czerwenka hat eben behauptet, der Kaiser hätte ihm auf dem Sterbebett prophezeit, dass sein Leibarzt Dr. Jesenius einst hingerichtet werden würde. Aber dass der Kaiser prophetische Gaben hatte, wollen ihm die anderen nicht so recht glauben. Es liest Felix von Manteuffel. Es war, als alles schon vorüber war, sagte in Gedanken versponnen der alte Kammerdiener. Du, Kasparek, warst bereits in der Ungnade. Es war, als mein allergnädigster Herr das Königreich und den geheimen Schatz und all seinen Glanz und seine Macht verloren hatte. Als er in seiner letzten Krankheit da niederlag. Er war gänzlich von Kräften gekommen. Denn dieser Mensch, der Dr. Jesenius, von dem sie fabelten, dass er die paracelsischen Geheimnisse besäße, hatte ihn 4 Tage lang mit hartem Fasten gepeinigt. Er hat sich also, erklärte der Barbier, an die Vorschrift des Galenus gehalten, die besagt, dass man bei hohem Fieber dem Begehren des Kranken, was Speise und Trank betrifft, nicht allzu sehr nachgeben soll. Der Kammerdiener schnitt den Rettich, den der Wirt ihm gebracht hatte, in dünne Scheiben. Er war, fuhr er fort, seiner Majestät gegenüber von einer verdrießlichen Strenge. Ich weiß nichts von diesem Galenus. Ich verstehe mich nicht auf die ärztliche Kunst, aber das eine weiß ich. Einmal im Tag ein wenig Fleischbrühe und morgens, mittags und abends 3 Löffel guten Malaga-Weins, das hätte genügt, um seine Majestät bei Kräften zu erhalten. Ich, wenn ich Fieber habe, esse nichts anderes als gekochten Flussfisch. Der bekommt mir recht wohl, berichtete der Wirt, der sich wieder an den Tisch herangemacht hatte. Der Kammerdiener des Kaisers sah ihn unwillig und böse an. »Danach hat dich keiner gefragt.« »Was ist dir denn zu Kopf gestiegen, dass du dein lumpiges Fieber mit dem seiner Majestät zusammentust? Ihr Burschen aus der Küche meint, ihr müsstet auf jeden Braten eure Tunke schütten.« Er wandte sich an den Barbier. »Du, Swatek, warst doch oben. Warst mit mir in seiner Majestät Krankenstube. Du musst es doch wissen. Erinnerst du dich nicht an den Tag, da der Jesenius in die Stube trat und schrie und lärmte, das Unkraut müsse hinweg? Ja, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, berichtete der Barbier. Da seine Majestät weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf zu finden vermochte und immer sich umher warf und stöhnte, hatte ich mit Konsens seiner Gnaden des obersten Burggrafen Blätter und Stängel des Nachtschattens und des Bilsenkrauts aus dem Apothekergärtlein geholt und den Boden damit bestreut. Denn der Geruch dieser Kräuter nimmt den Kopf ein und zieht den Schlaf herbei. Auch hatte ich ein mit Katzenblut getränktes Tüchlein um seiner Majestät Stirne geschlagen, denn auch das befördert den Schlaf. Und man soll doch dem Kranken auf jede Art zu Hilfe kommen. Da, als seiner Majestät Atem schon ruhiger ging und auch kein Ächzen und Keuchen mehr zu vernehmen war, da kam der Dr. Jesenius, ja, unterbrach ihn der Czerwenka. So war es, und er riss beide Fenster auf und schrie, Luft müsse herein und das Unkraut müsse hinweg. Als ich Einwendungen erheben wollte, herrschte er mich an, ich solle schweigen. Er wisse, auch ohne dass ich es ihm sage, worüber seine Majestät klage, über Durst, Hitze, Kopf- und Gliederschmerzen, über Zittern, Beängstigung, Müdigkeit und Schwäche. Und damit trat er an das Krankenbett, griff nach seiner Majestät Puls und hieß dann seine Majestät sich erheben. Aber seine Majestät vermochte es nicht mehr. Da unterstand er sich. Er hielt inne und schüttelte den Kopf, als könne er noch immer nicht fassen, was damals geschehen war. »Da unterstand sich der Jesenius«, fuhr er dann fort, »meinen allergnädigsten Herrn an der Schulter und am Kopf zu fassen und ihn mit Gewalt emporzuziehen. Und mein allergnädigster Herr sah ihn an und seufzte und sah ihn wiederum an und sagte, »Helf euch Gott, ihr habt Hand an mich gelegt. Ich wollt, ihr hättet es nicht getan. Nun ist es aber geschehen. Und so wird dereinst der Henker Hand an euch legen. Er wird euren Kopf hoch über dem seinen halten. Und du, Rotkopf, wirst es mit ansehen.« Mein allergnädigster Herr nämlich nannte mich noch immer Rotkopf, wenngleich meine Haare damals schon die Kirchhofsfarbe hatten. Und er strich sich über sein schütteres, weißes Haar. Etliche von den Gästen hatten, um zuzuhören, ihre Stühle näher an den Tisch gerückt, und einer von ihnen machte sich zum Wortführer der anderen, erhob sich ein wenig, lüftete seinen Hut und fragte, wenn es verstattet ist, wie hat der Herr Jesenius die Worte seiner Majestät aufgenommen? Der alte Kammerdiener warf einen prüfenden Blick auf ihn, und dann würdigte er ihn der Ehre einer Antwort. »Er hat kurz aufgelacht, aber es war ihm anzumerken, dass ihm nicht wohl zumute war. Er sagte, das Fieber habe die Lebensgeister seiner Majestät aus der Ordnung gebracht und dass die Natur dieses Fiebers dunkel und verborgen sei. Man müsse ihn gewähren lassen und allen Fleiß aufwenden, es zu erforschen. Dann, als er das gesagt hatte, ging er. Und heute...« Auf dem Altstädter Ringplatz habe ich ihn nach dem Willen Gottes wiedergesehen. Er schlug ein Kreuz, nahm einen Schluck Bier und legte Käsescheiben und kleine Stückchen Rettich auf seine Brotschnitte. »Das ist eine gute Geschichte. Bei Gott und den lieben Heiligen eine Geschichte wie diese hört man nicht alle Tage«, sagte der Brauser, dem in Erinnerung an seinen verstorbenen Herrn die Tränen über die Backen liefen, zu sich selbst. Und es verdroß ihn nur, dass die Leute im Hecht die Geschichte mit angehört hatten, ohne dass es ihm eine Mahlzeit eintrug. Er verspürte Hunger. Doch keiner von den Gästen dachte heute daran, ihm einen Happen von irgendetwas auftischen zu lassen. Und von dem Tschernenka war auch nichts zu erhoffen, denn der war sein Leben lang ein Knauser und Pfennigfuchser gewesen. Und man konnte schon an dem Rettich und dem Käse sehen, dass er sich selbst keinen Bissen von etwas Gutem vergönnte. »Seid ihr nicht der Schlossermeister, der hinter dem Loreto-Kirchlein seine Werkstatt hat?« sprach der Lautenspieler Kasparek den Mann an, der mit einem, wenn es verstattet ist, an den Tisch gekommen war. »Ja, der bin ich. Georg Jarosch, kaiserlicher Hofschlosser, euch zu dienen, Herr. Und auch ich bin hinter dem Sarg des Kaisers gegangen, mit den Glasbläsern, den Bildschnitzern, den Steinschnitzern, den Medailleuren, den Wachsbossierern und all den anderen, denen ihre Kunst, Ehre und Lob von seiner Majestät aber nur geringes Geld eingebracht hat.« »So seid ihr also«, sagte der Lautenspieler in respektvollem Ton, »der Mann, der das schöne und kunstreiche Gitter im St. Veitsturm angefertigt hat, das das steinerne Bildnis des Georg von Podiebrad umschließt.« »Einen solchen brauchten wir wieder«, rief einer von den Leuten am Nachbartisch, »einen böhmischen König wie den Georg von Podiebrad sollten wir haben, dann würden bessere Zeiten für uns kommen.« Der alte Kammerdiener schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »hofft nicht auf bessere Tage. Habt ihr vergessen, dass seine Majestät, mein allergnädigster Herr, seine ungetreue Stadt Prag verflucht und den Zorn Gottes auf sie herabgerufen hat? Und dass Gott ihn erhört hat, das hat euch der heutige Tag gezeigt. Jesus Maria, das viele Blut! Möge Gott den armen Sündern gnädig sein. Nein, bessere Zeiten werden für uns nicht mehr kommen, und nie wieder wird die Welt einen böhmischen König sehen. »Das, was ich immer gesagt habe«, wandte sich der Brauser an seine Zuhörerschaft, und er bekräftigte seine Worte mit einem gewichtigen Kopfnicken. »O Jesus, so schweigt doch, ihr beiden«, hörte man die verängstigte Stimme des Sattlermeisters Wotruba, die aus einem Winkel der Schankstube kam. »Man weiß es«, sagte einer am Nachbartisch, »dass der verstorbene Kaiser die Böhmen nicht gemocht hat. Bei ihm musste alles welsch oder ausländisch sein.« »Wenn es wahr ist, dass er Prag verflucht hat«, meinte ein anderer, »so tat er es, weil sein Geist umdüstert war.« »Nein, er war bei vollen Sinnen. Wer wüsste dies besser als ich, der ich ihm an jenem Tag zur Ader ließ«, erklärte der Barbier. »Ich sehe ihn noch heute, wie er am Fenster stand und auf die Stadt herabblickte, bleich, zitternd und mit Tränen in den Augen. Es war der Tag, an dem ihn die protestantischen Stände in der Burg gefangen hielten. »Prag hat mir keine Hilfe geleistet«, sagte er zu dem Herrn Zdenko von Lobkowitz, dem böhmischen Kanzler, der gekommen war, um Urlaub von ihm zu erbitten. »Es hat mich in meinen Nöten allein gelassen und nichts getan. Ja, nicht einmal ein Ross hat es zu meinen Diensten satteln lassen.« Und dann warf mein kaiserlicher Herr, von Zorn und Kummer übermannt, seinen Hut mit solcher Heftigkeit zu Boden, dass der große Karfunkelstein, den er anstelle einer Feder am Hut trug, sich loslöste und davonsprang, und man hat ihn nicht wiedergefunden, so sehr man auch nach ihm suchte. Er war und blieb verschwunden. »Was seht ihr mich an?« fuhr der Brauser auf. »Wenn ihr vielleicht damit sagen wollt, dass ich den Stein gefunden und beiseite gebracht habe, so ist das infam gelogen. Jedermann weiß, dass die Mühe der Stellung, in der mich seine Majestät der römische Kaiser beschäftigt hielt, mir keine Zeit ließ, mich um derlei Lappalien zu bekümmern.« Und er tat mit seinen Gedanken noch ganz bei der Beleidigung, die ihm nach seinem Vermeinen zugefügt worden war, einen tiefen Zug aus seines Nachbarn des kaiserlichen Hofschlossers Bierkrug. »Wenn unser allerhöchster Herr«, nahm jetzt der Lautenspieler Kasparek das Wort, »nur besser beraten gewesen wäre, wenn er die Gefahr erkannt, die Stunde wahrgenommen und seinen Beutel nicht verschlossen gehalten hätte. Hohes Spiel will hohen Einsatz. Hätte ich damals nur Fug und Gelegenheit gehabt, mein allergnädigster Herr, den Musik so tief berührte, hätte mir wie vordem sein Ohr geliehen. Aber ich war ja in der Ungnade, durfte dieses Diokletiani wegen, den Gott verdammen möge, nicht mehr vor des Kaisers Augen kommen. Er ist verdammt, dein Diokletianus. Dessen magst du getrost sein«, versicherte ihm der Kammerdiener Czerwinka. »Er war ein verstockter Heide und hat zudem die heilige Kirche verfolgt.« »Seine Majestät war, müsst ihr wissen«, erklärte indessen der Barbier dem Schlossermeister und etlichen anderen, »ein großer Liebhaber der alten römischen Münzen, hat auch von ihnen eine schöne Kollektion zusammengebracht. Er nannte sie seine Heidenköpfchen. Und aus aller Welt kamen die Gelehrten und Antiquarii, um sie zu besehen. Auch ein schlechtes, kupfernes Stück war ihm nicht zu gering. Der Kasparek aber hat ihm eine große, silberne Münze verehrt, mit des Diokletiani des römischen Kaisers Bildnis darauf. »Es war ein rares Stück«, nahm ihm der Kasparek das Wort weg, »und seine Majestät der Kaiser hätte seine Freude an ihm gehabt, wenn nur der Diokletianus nicht zu meinem höchsten Unglück, der einst die Krone niedergelegt und seinem Thron entsagt hätte. So aber hat sich mein kaiserlicher Herr ein fantastisch Ding in den Kopf gesetzt, dass ich mit dieser Münze nichts anderes bezweckt hätte, als ihn zu ermahnen, es dem Diokletiano gleich zu tun und dass ich also in seines Bruders des Matthias Sold stehen müsste. An jedem Fürstenhof lebt ein Kobold, der heißt Argwohn, bemerkte der kaiserliche Hofschlosser, als der Kasparek, von seinen Erinnerungen überwältigt, stille schwieg. »Das ist wohl wahr. Dort habe ich mir eine bessere Wiedervergeltung meiner getreuen Dienste erhofft«, sagte in bitterem Ton der Kasparek. »Damals also«, fuhr er dann fort, »als die Rebellion in der Neustadt ausbrach, war ich bei seiner Majestät nicht mehr in Gnaden. Ihr erinnert euch, wie die protestantischen Stände rebellisch zusammentraten und das Neustädter Rathaus besetzten, und der Graf Schlick und der Budowetz stellten sich an ihre Spitze und machten den Dr. Jesenius zu einem obersten Defensor. Und der Wenzel Kinski ging umher und sagte jedem, der es hören wollte, »Dieser König taugt nichts, wir müssen einen anderen haben.« Und in dem Dörfchen Lieben wurde mit dem Matthias verhandelt. Aber die Sache war für seine Majestät noch nicht verloren, denn damals war Prag voll abgedankter Soldaten, die schwärmten durch die Gassen, suchten Händel, rauften und warteten darauf, dass der Kaiser sie in seinen Dienst nehme. Wenn nun mein allerhöchster Herr damals nicht am Gelde gespart hätte, wenn er in seine Taschen gegriffen, wenn er eine Heeresmacht aufgestellt hätte. Wenn, unterbrach ihn der Kammerdiener Czerwinka. Es war kein Geld da, nicht einmal für das Allernotwendigste des täglichen Bedarfs war Geld vorhanden. Mein Goldmacher, hat seine Majestät geklagt, ist gestorben, hat das Geheimnis seiner Kunst mit sich ins Grab genommen und mir von seinem Gold nicht eine halbe Unze zurückgelassen. »Wer war der Goldmacher seiner Majestät, der so zur Unzeit gestorben ist?« fragte der Schlossermeister. »Das hättet ihr«, gab ihm der Czerwinka zur Antwort, »den Philipp Lang fragen müssen, bevor er sich mit einer Schnur um den Hals aus dieser Welt geschlichen hat. Er war in dieser Sache seiner Majestät vertrauter, ich wusste nichts.« »Seine Majestät hat oben in der Burg allerlei Goldmacher und Adepten beschäftigt, aber etwas Rühmenswertes hat keiner von ihnen zu Wege gebracht«, erklärte der Lautenspieler des Kaisers. »Was aber diesen letzten Goldmacher, über den so viel geredet wurde, betrifft, so meine ich, dass er in Wahrheit nie gelebt hat.« »Wer hat ihn je zu Gesicht bekommen?« »Er war nichts als ein Gespinst der Fantasie unseres allerhöchsten Herrn. Ein Gebilde aus seinen Träumen.« »Nein«, sagte der Brauser, »dieser Goldmacher war kein Gespinst und kein Gebilde. Ich weiß, wer des Kaisers Goldmacher gewesen ist. Ja, schaut mich nur an. Ich, der Brauser, weiß es. Und wenn ich euch seinen Namen nennen wollte, so würde es großes Verwundern und Kopfschütteln bei euch geben.« »Du weißt, wer er war?« fragte der Kammerdiener in einem Ton, dem anzumerken war, dass er selbst das Geheimnis kannte. »Ich weiß es. Darüber ist nichts zu reden«, sagte der Brauser. »Ich bin dem Philipp Lang auf seinen Wegen oftmals nachgegangen. Ich weiß, wohin er ging und in wessen Haus er allemal verschwand. Und ich habe es meinem Herrn, dem Kaiser, auf den Kopf zugesagt, was er da zum Schaden vieler armer Menschen für einen Goldmacher habe, und es sei nicht christlich. Mein Herr, der Kaiser, hat anfangs getan, als ob er mit einem Male die böhmische Sprache nicht mehr verstünde, aber ich ließ nicht nach, ich setzte ihm hart zu. Und da begann er beweglich zu klagen, wie elend sein Leben sei und wie schwer die Last, die auf seinen Schultern läge, und wie viele Menschen er zu ernähren habe, und dass er die Kosten der großen Haushaltung ohne dieses Goldmachers Beistand nicht bestreiten könnte. Und dann ließ er mich schwören, dass ich, solange mir Gott das Leben lässt, den Namen nicht verraten und von der Sache zu keinem Menschen sprechen werde, und so habe ich es bis heute gehalten.« »Aber das gilt heute nicht mehr nach so vielen Jahren«, meinte der Barbier. »Uns, deinen alten Freunden, wirst du es doch sagen.« Der Brauser schüttelte den Kopf. »Lasst mich das machen«, sagte der kaiserliche Hofschlosser. »Ich weiß, um was es ihm zu tun ist.« Und er wandte sich an den Brauser. »Wie wäre es, Gevatter, mit einem Eierkuchen und einem Salat von Kräutern dazu?« Der Brauser schwieg und schüttelte den Kopf. »So wollt ihr also«, sprach der Schlossermeister weiter, »dass ich euch Gesottenes oder Gebratenes auf den Tisch bringen lasse? Es ist zwar sündteuer in den heutigen Zeiten, der Wirt ist ein Dieb, aber sei's drum.« Der Brauser gab keine Antwort. »Na, na, etwas wird es doch geben, wonach euch der Sinn steht«, meinte der Schlossermeister. »Einen schönen Schweinebraten mit allem, was dazugehört?« Jetzt blickte der Brauser auf. »Einen Schweinebraten? So, wie ich ihn gerne mag?« fragte er. »Nicht zu fett und nicht zu mager und mit ein wenig Schwarte daran?« »Ja, mit Schwarte daran und mit Kraut und Knödeln dazu«, bestätigte ihm der kaiserliche Hofschlosser. »Alle Wetter, euch geht's heut gut, Herr Brauser«, sagte einer am Nachbartisch. Der Brauser seufzte. Er hatte einen kurzen, heftigen Kampf mit sich selbst auszufechten gehabt. Und jetzt widerstand er der Verlockung. »Nein«, sagte er, »ich habe es meinem Herrn, dem Kaiser, geschworen und zugelobt bei dem allmächtigen Gott und bei Maria, seiner werten Mutter, und bei dem Heil meiner Seele, das ich erhoffe. Und so ist mir in diesem Leben der Mund verschlossen. Aber vielleicht, Herr Jarosch«, er zögerte ein wenig, als müsse er sich die Sache, die er im Sinn hatte, erst noch überlegen. »Vielleicht«, fuhr er fort, »fügt es Gott, dass wir einander in seinem Himmel wiedersehen. Dann werde ich stracks auf euch zugehen und euch dort oben sagen, was ich auf Erden euch nicht sagen durfte. Möge Gott uns diese Gnade gewähren. Amen.« »Amen«, sagte der alte Kammerdiener, und er schlug ein Kreuz. Und »Amen« wiederholten die anderen. Über den Brauser aber war jetzt seine alte Narrheit wiedergekommen. Er meinte, er habe dem Schlossermeister schon zu viel versprochen und könnt Schaden davon haben, und so beeilte er sich, diesen Fehler gut zu machen. »Glaubt aber nicht«, klärte er den kaiserlichen Hofschlosser auf, »dass ihr es dann umsonst erfahren werdet. Nein, das schlagt euch aus dem Kopf. Ein Geheimnis wie dieses behält immer seinen Wert. Einen Schweinebraten mit Knödeln und Kraut wird es euch auch dort oben kosten.« Er wies gen Himmel und schloss die Augen. Und der Gedanke an den himmlischen Schweinebraten lag wie ein Abglanz und Widerschein der ewigen Freuden auf seinem stoppelbärtigen, plattnäsigen und verrunzelten Gesicht.